ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 48 mit Chris Connor, Melba Liston, Ann Cole, Charlene Arthur, Wanda Jackson, Winona Carr, Big Mama Thornton, Bobby Humphrey, Sonic Youth, Portishead, Miriam Makeba, Phyllis Dillon, Emily Remler, Valaida Snow und The Rushes. Didn't you ever feel like the largest Elizabeth in the world? Usually at a time when the boy is oblivious to the girl. I read in the paper the other day this has been happening to everybody more and more. The scientists are on the case, but they still haven't figured out what it is that it is happening for. Suffering so many years, years, years. If you were asked to the party by somebody else, you wouldn't be sitting home in tears. Maybe you're one of those interesting people who don't go outside, but they get their best work done by keeping themselves in the house, up the street, and away from the scene when it's time for the rest to have fun. Slow down. Socked me, simply knocked me for a loop. Luck has dished me till you fished me from the soup. Now together we can weather anything. So please don't sputter if I should mutter. Life's great, life's grand, future all planned. No more clouds in the sky. How am I riding I'm riding high. Someone I love, mad for my love. So long, Jonah, goodbye. How am I riding? I'm riding high. Floating on a starlit ceiling, doting on the cards I'm dealing, gloating because I'm feeling so happy. I'm slap happy. So ring bells, sing songs, blow horns, beat guns. Our love never will die. How am I riding? I'm riding high. Feeling so happy, I'm slap happy. So ring bells, sing songs, blow horns, beat gongs. Our love never will die. How am I riding? I'm riding high. Thank you. The Rushes, ein Gesangstrio aus New Jersey, existierte von 1976 bis 2017 und löste sich mit dem Tod von Maggie Rusche auf. Maggie sang und spielte Gitarre und genau das taten auch die beiden anderen Schwestern, Susie und Terry. Die beiden älteren Schwestern, Terry und Maggie, waren 1973 Hintergrundsängerin auf Paul Simons Album There Goes Raymond Simon und nahmen zwei Jahre später, 1975, ein erstes Album als Duo auf. Auf ein Gesangstrio folgt eine Solokünstlerin. Mary Lutzenheiser wurde 1927 in Kansas City, Missouri geboren und startete ihre Karriere 1949 in der Big Band von Claude Thornhill, bevor sie als Ersatz für June Christie bei der Stan Kenton Big Band 1953 einsprang. Anders als June Christie, aber genauso wie ihr Vorbild Anita O'Day, trat sie unter einem Künstlernamen auf, nämlich Chris Connor. Die Aufnahme Riding High wurde zwischen 1953 und 1955 gemacht, unmittelbar nach dem Gastspiel bei Stan Kenton. Für die Begleitung sorgten Herbie Mann an der Querflöte, Ralph Sharon am Piano, Milt Hinton am Bass, Ozzie Johnson als Schlagzeuger und der Gitarrist Joe Puma. Wenn man vielleicht mal vom Dixieland und frühen Swing absieht, ist die Posaune im Jazz weniger populär als zum Beispiel das Piano, die Trompete oder das Saxophon. Als die Big Bands verschwanden, also nach der Zeit des Swing, hatten die meisten kleineren Besetzungen im Bebop, Cool Jazz oder Soul Jazz oft keine Posaune und die wenigsten hatten dann sogar eine Posaunistin. Als dritten Titel hörten wir aber so eine, nämlich Melba Liston, die auch oder sogar später hauptsächlich Arrangeurin war. Insomnia aus der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Für die nächsten fünf Titel wenden wir uns dem Gesang zu. 50er Jahre, Rhythm and Blues und Rock'n'Roll. Wir beginnen mit Ann Cole, Got My Mojo Working, der erst aufgenommenen Version dieses Titels, gefolgt von Charlene Arthur, Burn That Candle, ursprünglich von den Q's aufgenommen, zum Hit gemacht von Bill Haley and His Comets. Danach Wanda Jackson mit ihrem größten Hit, Let's Have a Party, Wynonna Carr, I'm Mad at You und Big Mama Thornton, Hound Dog, der erstgenannte Titel nicht ganz so bekannt, der zweite Titel sehr bekannt, gemacht durch Elvis Presley. Und Elvis Presley hatte auch ein Stück von Wynonna Carr gecovert, das hatte ich bereits in einer anderen Folge gespielt, Finders Keepers. Just won't work on you. Oh. I'll be kind of late tonight, mother. There's a yellow moon above, mother, shining on the one I love, mother. Burn that candle, night and day. Burn that candle, light my way. Keep that doorway open wide till we're strolling through that doorway side by side. Melbalisten als Posaunisten im Jazz war nun nicht gerade eine von vielen. Und ähnlich ging es auch der Flötistin Bobby Humphrey, denn Querflötenspielerin war nun auch nicht gerade eine Massenerscheinung im Jazz. Das Plattenlabel Blue Note präsentierte sich 1973 im Jazzfestival von Montreux. Einer der Bands, die im Hauptprogramm auftraten, war Bobby Humphrey und ihre Band Virtue live vom Montreux Jazz Festival 1973. Thank you. Folk, Jazz, Vokal und Instrumental, Rhythm and Blues, Rockabilly, Rock'n'Roll, Aufnahmen aus den 50er bis 70er Jahren. Also spiele ich jetzt zur Abwechslung mal Rock- und Pop-Titel aus den 80er und 90er Jahren. Sonic Youth mit Bubblegum aus dem Jahre 1986 mit Kim Gordon am Bass bzw. an der Gitarre und Gesang. Und aus Bristol, aus dem Vereinigten Königreich, Portishead, Glory Box, 7 Jahre später aufgenommen, mit der Sängerin Beth Gibbons. My name is Bubblegum. Live for moving. Afrika, ein riesiger und kulturell vielfältiger Kontinent, der irgendwie trotzdem meist übersehen wird. Sehr viel Musik von dort habe ich ja auch noch nicht gespielt. Der Senegal, Mali und der Sudan waren dran und auch Huge Masekela aus Südafrika traten schon in Framats musikalisches Fundbüro auf. Huge Masekela ist auch war auch ein Ex-Ehemann von der nächsten Sängerin, die kommt Miriam Makeba, die Mitte der 60er Jahre in den USA gefeiert wurde, so etwa bis 1968. Ihr großer Hit war ja Pata Pata. Als sie dann aber 1968 einen Führer der Black Panther Party heiratete, Stokely Carmichael, da war sie nicht mehr so angesehen. Als sie dann die USA verließ, um außerhalb Amerikas auf Tour zu gehen, wurde ihre Aufenthaltserlaubnis nicht mehr erneuert, sodass sie sich in Guinea ansiedelte und in der Hauptsache in Afrika auftrat, jedenfalls in den 70er Jahren. Ich habe mal den Retreat-Song von 1960 ausgewählt. Da war sie die neue Entdeckung in der westlichen Welt. Nach ihr hören wir Phyllis Dillon, Woman of the Ghetto. Phyllis Dillon, bereits seit den Zeiten des Rocksteady auf Jamaika aktiv, hier mal mit einem sozialkritischen Song. Wir sind in Framats musikalisches Fundbüro schon beim vorletzten Titel angelangt. Der heißt Nunca Mais. Das ist portugiesisch, heißt niemals. Vorgetragen von der Gitarristin Emily Remler mit Eddie Gomez am Bass, Bob Moses am Schlagzeug und John Durs an der Trompete. 1991 aufgenommen. We'll be right back. Lyda Snow war in den 20er, den 1920er und 30er Jahren eine Größe im Jazz und in der populären Musik. Louis Armstrong sagte in dieser Zeit, sie spiele die zweitbeste Jazztrompete der Welt. Die beste spielte natürlich ihr selbst. Kritiker, die es natürlich auch schon damals gab, warfen ihr vor, dass sie ihren Stil zu sehr nach Armstrong ausrichtet und dass sie sich es dort bequem gemacht hätte. Das muss man allerdings auch erstmal können, und dazu waren die meisten Männer wie Frauen eher nicht fähig. Und wir hören jetzt Lyda Snow als Sängerin und Trompeterin mit Dixie Lee aus den 30er Jahren. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Ich bin Frank Matthias, wünsche alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Should you ever see somebody sweet as she can be, with lots of personality, that's Dixie Lee. Should you ever meet somebody looking cute and neat, with dancing eyes and happy feet, that's Dixie Lee. As a beauty, she's a wonder, best of all the chosen few. No one else can steal her thunder, 'cause she rules all those in view. If you even took a picture from a picture book, I know that it could never look like Dixie Lee. Dick.